Alle großen Errungenschaften der Menschheit waren nur möglich, weil Tausende von Menschen gemeinsam daran gearbeitet haben. Beispiel Mondlandung. 1969 setzte Neil Armstrong als erster Mensch überhaupt einen Fuß auf den Mond. Eine Rakete hat ihn dorthin gebracht. Aber natürlich hat Armstrong diese Rakete nicht selbst gebaut. Unzählige Menschen waren an ihrer Konstruktion beteiligt. Die Bergarbeiter, die die nötigen Rohstoffe aus der Erde geholt haben, die Ingenieure mit ihren Konstruktionsplänen, die Mathematiker mit ihren Berechnungen, die Schuster, die die speziellen Stiefel gefertigt haben, mit denen er den Mond betrat, und nicht zuletzt die Bananenbauern, denn die Astronauten brauchten ja auch etwas zu essen. Adler können fliegen, weil sie Flügel haben. Menschen können fliegen, weil sie in der Lage sind, in großer Zahl zusammenzuarbeiten. Genau das ist unsere Stärke. Wir können mit tausenden Fremden gemeinsame Ziele verfolgen. Leute mit Bananen versorgen, Schulen bauen, zum Mond fliegen. Schimpansen können das nicht. Sie haben keine Supermärkte, in denen es Bananen vom anderen Ende der Welt zu kaufen gibt. Auch keine Schulen, in denen hunderte kleiner Schimpansen gemeinsam lernen. Und erst recht fliegen sie nirgendwo hin. Schon gar nicht zum Mond. Schimpansen schaffen all das nicht, weil sie nur mit einer kleinen Anzahl von Artgenossen zusammenarbeiten können. Und mit Fremden eigentlich gar nicht. Wenn ich ein Schimpanse wäre und mit dir zusammenarbeiten wollte, müsste ich dich persönlich kennen. Ich müsste wissen, was für ein Typ du bist. Eher freundlich, eher hinterhältig, vertrauenswürdig. Wenn ich das nicht weiß, kann ich mit dir nicht gemeinsame Sache machen. Wenn du alle Leute aufzählen müsstest, die du wirklich gut kennst, wie viele würdest du zusammenbekommen? Und ich meine jetzt nicht die Leute, die du aus dem Fernsehen oder aus deinen sozialen Netzwerken kennst, sondern solche, die du regelmäßig triffst. Menschen, die deine Geheimnisse kennen und deren Geheimnisse du kennst. Menschen, die dir sofort zu Hilfe eilen würden, wenn du irgendwo eingeschneit wärst oder ein Bär dich auf einen Baum jagen würde. Wenn es sich bei dir verhält wie bei den meisten Leuten, dann werden weniger als 150 Namen auf deiner Liste stehen. Das jedenfalls haben Forscher herausgefunden, die sich intensiv mit solchen Listen beschäftigt haben. Für uns Menschen ist es nahezu unmöglich, enge persönliche Beziehungen zu mehr als 150 Personen zu haben. Und jetzt schätze mal, wie vielen Leuten du normalerweise an einem Tag begegnest. All diejenigen, die auf der Straße an dir vorbeilaufen, die mit dir zusammen im Bus sitzen oder in der Schule, die zur gleichen Zeit im selben Geschäft einkaufen, die mit dir zusammen im Stadion ein Fußballspiel ansehen. Was glaubst du, wie viele sind das? Wenn du in einer Großstadt lebst, können es Tausende sein. Ist das nicht verrückt? Obwohl du nur etwa 150 Menschen näher kennst, begegnest du Tausenden im Einkaufszentrum, im Stadion oder im Bahnhof. Und jetzt stell dir mal das unglaubliche Chaos vor, das entstehen würde, wenn man Tausende von Schimpansen in ein Einkaufszentrum, ein Stadion oder einen Bahnhof sperren würde. Wenn jedoch Tausende von Menschen an diesen Orten zusammentreffen, und das passiert täglich, dann läuft das ziemlich friedlich und geordnet ab. Meistens jedenfalls. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum unsere Sapiens-Vorfahren die Neandertaler und alle anderen Menschenarten überwältigen konnten. Unsere Ur-Ur-Urgroßeltern waren die einzigen, die sich zu riesigen Gruppen zusammenschließen und gemeinsam etwas zustande bringen konnten. Sogar mit völlig fremden Menschen. Und je mehr von ihnen zusammenarbeiteten, desto mehr Ideen trafen aufeinander. Ideen, wie man gute Werkzeuge baut, Nahrung auftreibt oder Wunden verarztet. Die Neandertaler bekamen Hilfe und neues Wissen nur aus ihrem kleinen Kreis guter Freunde oder enger Verwandter. Die Sapiens dagegen konnten sich auf ein großes Netzwerk von Menschen stützen, die sie gar nicht richtig kannten. Obwohl der einzelne Sapiens also gar nicht schlauer war als der einzelne Neandertaler, wurden die Sapiens mit der Zeit immer besser im Erfinden von Werkzeugen und Jagen von Tieren. Kam es dann zu einem Kampf, konnten 50 Neandertaler kaum etwas ausrichten gegen eine gut organisierte Gruppe von 500 Sapiens.